Kinder, jetzt kommt mal alle beisammen. Carsten, lass die Marika los jetzt. Du bist heute mal wieder so ein richtiger Stinkstiefel. Und ohne Jocher, Peter, die andere Hälfte kannst du hinterher reinschlabbern. Du sollst die Marika loslassen, Carsten. Du, für mich bist du heute zu dem Mädel mal wieder richtig scheißautoritär. Ja, scheißautoritär. Ja, du fang nicht am Heulen an. Dann lass die Marika los, da sag ich sowas nicht. Ja, komm, hier ist Taschentuch. Was ist? Was, ich bin gemein zu dir? Hier, nimm die Stelle, die ist sauber. Ich hab gesagt, du sollst die Marika loslassen. Ja, nur sicher, Stinkstiefel, hab ich gesagt. Aber autoritär, hab ich gesagt, bist du, wenn du die Marika nicht loslässt. Aber das hast du ja jetzt gemacht. Also komm, Marika, die paar Haare wachsen wieder nach. Guck mal, der Carsten, was der einen Kummer hat, der muss auch heulen, weil er dich nicht mehr hauen darf. Der hat es auch nicht leicht. So, Kinder, jetzt kommt mal alle beisammen. Jetzt werde ich euch mal was erzählen, was ihr noch niemals gehört habt, nämlich ein Märchen. Was ist, Monika? Na, nix Reklame. Jo, hast du recht, Reklame ist auch Märchen, ne? Nee, aber ein richtiges Märchen ist keine solche. Sondern da hat sich eine Geschichte ausgedacht, die nicht stimmt, aber einen Sinn hat. Und dieser Sinn ist schön, also ein schöner, oder nee, nützlich, ne? Ein nützlicher Sinn. Weil wenn alle Menschen so wären, wie die Märchen hinten aufhören, brauchten wir Menschen keine Märchen mehr. Und jetzt erzähle ich euch mal Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel, wie gesagt, waren zwei Kinder. Er war ein Bruder und sie eine Schwester. Und ihr Vater, müsst ihr mal vorstellen, der war ein Holzhacker. Ja, also einer, der mit so einem großen Axt oder Beil hat der im Wald über die Bäume angeguckt. Und wenn er ein passender gefunden hat, hat er da Kleinholz von gemacht. Na, nix Umweltzerstörung. Kläuschen, ne, guck mal, die Märchen, die spielen von einer so langen Zeit her, da gab es noch gar keine Umwelt. Ja, sondern da waren die Bäume noch, was für uns heute der Öltank. Also, dass es im Winter schön warm wird. Und nun kam eines Tages eine Teuerung in das Land, oder Inflation, um euch das mal begreiflich zu machen. Nee, und konnte der Vater da täglich Brot nicht mehr zusammenhacken mit seiner Händearbeit. Und hatten sie keine Schnitten mehr zum Fressen oder zum Frühstück. Was Brötchen, oh Junge, die hatten doch keine Brötchen, weil die doch arm waren. Und zwar waren die nicht nur arm, sondern die waren so arm, dass sie sich von ihren Kleingehackten wirklich nur Brot leisten konnten. Nur war Brot damals allerdings so billig, dass sich das heutzutage kein Mensch kaufen würde. Aber das Holz war auch so billig, dass diejenigen, die von den Holzen lebten, eben nur Brot leisten konnten. So arm waren damals die Armen. Wieso Neger? Hänsel und Gretel. Ach so, jo, denkste Unterentwickelte. Jo, Tini, ist klar, denkste Tagesschau, ne? Ja, ja. Nee, aber damals waren nicht nur unten die Schwatten arm, sondern auch weiter oben die Weißen und sogar hier bei uns die Menschen. Alle arm. Nicht arm ist, wenn man kein Auto leisten kann, keine Wohnung. Die hausten damals in ein Häuschen draußen vor der Stadt, mitten in Grünen an Waldesrand. Also, was heutzutage nur der Reichen, das mussten damals der Armen. Ja. Aber überhaupt kein Komfort mit bei. Kein Telefon, kein Eisschrank, kein Klo, kein... Was? Wie die was gemacht haben? Ach so, ja, nee, dafür hatten die ein Häuschen beim Häuschen. Mal sagen, ein Zweithäuschen. Aber nachts immer über den Hof, auch bei Regen. Und der einzige Hygiene war ein Herzchen, was in die Tür geschnitzt war von den Häuschen. Ja, das ist eine viel zu ernste Angelegenheit, Christoph. Da gibt es nichts zu grinsen. Also, jetzt wisst ihr Bescheid, nicht? Hänsel und Gretel waren aber so arm, dass sie zwei Häuschen im Grünen hatten und nichts zu beißen. Und Ihre Mutter war dahingeschieden. Wieso, schuldlos? Ah, nein. Nein, nein, nein, nein. Nicht so, die war dahin, sag ich doch. Also ja, leider war sie so lange gestorben, bis sie richtig tot war. Und deshalb hatte ja auch der Vater die Stiefmutter seiner Kinder, also von Hänsel und Gretel, die ihre Stiefmutter hatte, der anschließend geheiratet an seine Frau. Und die war nur wohl ein bisschen praktischer veranlagt und sagte sich, wir sind vier Leute und alle vier haben wir Hunger. Ja, wisst ihr überhaupt, was Hunger ist? Nee, Peter, das ist Appetit. Wenn du ein Eis brauchst oder Schokolade. Und Appetit ist kein Hunger. Sondern Hunger ist, oh, wenn man selbst das gegessen hat, wo man sonst ganz fies für ist. Und trotzdem da noch mehr von haben möchte, aber nichts mehr findet. Und dann kann man auch nichts anderes denken in seinem Kopf, wie immer nur Hunger. Und wird sogar sein bester Freund beklauen, wenn der noch was hätte. Nur wie ich in Russland war. Ja, ich war in Russland. Das wusstet ihr noch? Ja, ich war in Russland. Na, nicht mit Neckermann. Peter, mit Hitler. Ja, aber, nee. Das ist nichts für euch. Ne? Das war zwar auch mit Vollverpflegung gedacht, aber die hat doch meistens nicht so richtig hingehauen. Und da haben sogar wir vor lauter Hunger ist das damals alles schief gelaufen. Oh, komm, lass mal den Hunger lieber weg. Und sagen wir stattdem, die hatten kein Geld. Wie der Vater von Hänsel und Gretel überhaupt kein Geld. Und da sagte sich die Stiefmutter, ja, das ist ja schön von dir, aber die hatten auch beide kein Sparbuch. Hänsel keins und Gretel keins. Ja, dass die Mutti du was geben würdest, ist klar, aber wenn sie keins hast, kannst du die Mutti auch nichts pumpen. Auch nicht gegen Zinsen. Wo nichts ist, ist nichts. Ja, das ist schwer für euch zum Ausmaß. Aber Mann, jetzt junge Kinder, ihr stellt euch doch mal bitte überhaupt gar kein Geld vor, damit wir das Märchen endlich am Laufen kriegen. Na, was ist? Wie so ein Opa. Nein, die hatten auch kein Opa mit einer Rente. Ja, weiß ich, Tini, dass ihr immer von euren Opa, aber der hat ja auch das Glück mit der Staublunge. Dadurch früh Invalide. Aber die hatten eben Pech und keinen invaliden Opa und überhaupt kein Geld und jetzt hört mal auf mit dem Zwischengerede. Sonst kriegen wir Hänsel und Gretel nie zu Stuhle. Jetzt lese ich aus dem Buch und Schluss, aus, Feierabend, jetzt wird nichts mehr dazwischen geredet. Ist ja schlimm mit euch. Jetzt lese ich das aus dem Buch vor. Guck mal, siehst du, hier, bitte, da steht das. Jetzt lese ich das vor. Hänsel und Gretels Vater konnte das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Wie er sich nun abends im Bette Gedanken macht und sich vor Sorgen herumwälzt, seufzte er und sprach zu seiner Frau, was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben? Weißt du was, Mann? Antwortete die Frau. Wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder in den Wald führen, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein Stückchen Brot. Dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Haus und wir sind sie los. Ja, jetzt fängt die Monika an, du sollst doch nicht gleich heulen, Kind. Oh, warte doch mal ab, wie schön das Märchen zum Schluss zu Ende geht. Ihr braucht wirklich keine Angst haben, weil, guck mal, Kinder, in Wahrheit waren ja Hänsel und Gretel die ersten beiden Kinder in der Weltgeschichte, die so richtig schön emanzipiert haben. Oh, Junge, die haben mit ihren Tricks nicht nur Vater und Mutter an der Wand geklatscht, sondern auch ihren eigenen Aggressionsstau wunderbar wieder flott gekriegt, mittels Verbrennung einer alten Dame. Ja, weil die den Hänsel seinen Finger, den sollte der ihr immer rausstrecken, und den hat sie da dran rumgefummelt, die alte Mistbiene. aber nicht gemerkt, dass ihr der Hänsel statt sein Finger nur ein Knöchlein rausgehalten hat. Und auf Knöchlein scheint die Unersättlichkeit von dieser Alte nicht drauf gestanden zu haben. Oh, die war scharf auf gegrillte Hänsel. Da sollte auch was dran sein, was in den Zähnen hängen bleibt. Also, die Eltern führten die Kinder in den Wald, wo er am dicksten ist, da waren wir stehen geblieben, um sie loszuwerden. Was hast du denn jetzt schon wieder? Was? Warum die loswerden wollten, habe ich doch erklärt. Als Sparmaßnahme. Weil wenn man arm ist, muss man sparen. Und am besten spart man immer am teuersten. Und das teuerste, was Eltern überhaupt haben können, sind die Kinder. Und deshalb wollen sie die auch im Wald rein. Ja, no, vielleicht wollten sie auch nicht. Das war nur als Spaß gemeint. Warte doch mal ab, wie das Märchen weitergeht. Vielleicht kommt gleich der Vater und sagt, April, April, wir haben ein Lotto. Nee? Oder sie finden das fehlende Geld mitten im Wald und ein großer Pilz von einem Zwerg bewacht, der mal gerade weggegangen ist. Kommt, setzt euch hin. Es gibt keinen Grund zur Veranlassung. Also, Hänsel und Gretel, lassen wir jetzt mal sein. Und machen stattdem lieber Schneewittchen. Nee, oh, das wird euch auch besser gefallen, weil das spielt ja in viel feinere Kreise. Ihr wisst doch alle, wer diese Silvia Sommerlatte ist. Richtig, Tini, eine Königin. Und was ist eine Königin? Ne, was ist eine Königin? Also eine Königin, oh, das ist irgendwie, hängt das mit dem Geschlecht zusammen. Weil wenn ein junges Mädchen eine Königin werden will, muss sie ein altes Geschlecht haben. Oder ein blaues Blut. Ja, weil, ne, ehrlich, weil das Blut einer Königin, bei der Rennpferde ist das übrigens genauso. Nee, die müssen ja voll sein. Voll Blut. Ja, wisst ihr was, wir machen Schneewittchen ohne Rennpferde. Weil genau genommen war die auch noch gar nicht da, wie das Märchen losgeht, sondern nur ihre Mutter, die alte Frau Sommerlatte. Und die gab sich eines Tages hin, den sogenannten Nadelwerk, sagte damals man, also auf Deutsch, sie stopfte de königliche Socken. Und wie das in Schweden so üblich ist, besonders im Winter, lag da wohl so ein bisschen Schnee vorm Fenster und dachte sie sich, wenn ich beim Stopfen jetzt plötzlich ein Kindlein empfange, wie soll Schneewittchen dann aussehen, wenn die ein Mädchen wird, dass sie auch ein anständiges Passfoto kriegt? Und dachte sie, weiß wie Schnee, denn aber nur wie der Schnee, wo die Streukolonne noch nicht drüber gegangen ist. Mit ihrem Viehsalz. Schwarz wie Ebenholz, das war für die Haare gemeint, also falls Schneewittchen behaart wäre, dass sie denn auch anständig was vorzuweisen hätte. Weil das ist wichtig für Königssöhne. Oh, die stehen meistens auf Rothaarige oder Schwatte. Nee, und wenn so ein blaues Geschlecht der Königssöhne nicht mehr scharf drauf sind, dann verläuft sich das leicht im Sande. Also weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz. Und in dem Moment sticht sich die arme Frau mit Stopfpilz im Finger und ihr blaues Blut tropft blutrot in den Schnee. Die muss wohl die Hand noch schnell aus dem Fenster gehalten haben. Vor lauter Geistesgegenwart. Und da kam ihr der Gedanke, rot wie Blut für die Lippen von Schneewittchen. Also weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz, rot wie Blut, kann man sagen. So war Schneewittchen ein sozusagen Wunschkind, wenn nicht bei der Geburt ein kleines Malheur passiert wäre, so ein Kunstfehler. Aber jetzt fang nicht wieder am Heulen an, sonst erzähle ich euch das nicht. Weil nämlich ihre Mutter, ne, diese königliche Sockenstopferin, die ist mitten in der Geburt, war sie auf einmal, ist sie, ah, oh, Junge, jetzt geht das Geflänne wieder los. Die ist auf einmal so ein bisschen ausgeflippt. Nee, das war noch anders. Die kriegt einen Telefonanruf, dass sie verreisen sollte. Könnte vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Nee, und dadurch war Schneewittchen wie Hänsel und Gretel und brauchte auch eine Stiefmutter. Nicht so eine Art Frau Sommer, Vize, Latte. Und die hatte nun ein Verhältnis mit einem gewissen Spiegel. Weiß ich, Kläuschen, dass ihr den abonniert habt. Aber der hier war aus Glas, wie eine Badestube. Und sagte nicht nur die Wahrheit, sondern die reinste Wahrheit. Nämlich, dass Schneewittchen tausendmal schöner wäre wie die alte Ziege selber. Und da ging die unter der Decke, wie von so einer Tarantella gepiekst. Du altes Miststück, war sie dann. Ach, die hatte Schimpfwörter auf der Pfanne. Also, ich will euch nicht zu nahe treten, aber da könntet ihr vielleicht noch von lernen. Und sagte sie so hintergründig, aber warte, Schneewittchen, Rache ist das Einzige, was süß ist und trotzdem nicht dick macht. Und nun hatte die einen Jäger und sagte, Jäger, komm mal her, führ mal Schneewittchen in den Wald, wo er am allerdicksten ist. Nein, nein, nein, nicht heulen. Nein, was meint ihr, wie schön das Märchen jetzt zu Ende geht? Die Schneewittchen ging eines Tages mit diesem freundlichen Herrn Jägersmann im Wald spazieren. Ich am besten gleich im Teutoburger. Und was meint ihr, wem die auf einmal begegnet sind? Ja, ratet mal. Asterix und Obelix. Und jetzt seht ihr endlich, wie schön so Märchen sind.